Dave Kay, sag du mir doch mal bitte, was hältst du denn von einem programmatischen Parteitag, den wir jetzt im April machen könnten? Welches Programm wollen wir da machen? Ich bin der Fragesteller. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe heute kein Programm gesehen. Ich bin ja heute hier am TDPA. Ja, und, du hast gesagt, programmatischen Parteitag. Da musst du mir ja auch sagen können, welches Programm wir da machen wollen. Nee, das muss ich ja nicht sagen, weil ich will ja keinen programmatischen Parteitag. Ja, ich auch nicht. Also, das war komisch, oder? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich sehe keinen Bedarf für einen programmatischen Parteitag. Beantwortet das deine Frage? Das beantwortet die Frage. Daniel. Ich habe eine Idee. Ja? Sollen wir nicht einen Vorstand wählen? Sollen wir also, wenn wir keine Programmanträge haben, könnten wir einen Vorstand wählen. Können wir einen Vorstand wählen. Oder wir machen eine neue Satzung. Satzung machen ist Spaß. Beim letzten Mal haben wir dafür 3 Jahre gebraucht.